Don't worry, the guys gotta see us. These were the confident last words of James Dean. I spotted his Porsche, 550 Spider race car, toward a date with death. Party war angesagt immer, immer 18:30. Wo genau, weiß ich auch nicht. Irgendwo ganz schön weit draußen, wo Fuchs und Ganshausen. Die Jungs hier haben so ihre Flausen. Unmächtig Langeweile, fahren Rennen bis zur Disco oder klassisch die Viertelmeile und sind auch sonst sehr in Eile, auf jeden Fall. Jeder denkt, er bricht den Schall, doch das klappt nie. Den Schall bricht man mit Air France und nicht im GTI. Und wie die Karren aufgemotzt sind, höher, weiter, tiefer, breiter, nur im Kopf nicht gescheiter. Abends wird dann richtig einer drauf gemacht, auf der Landstraße zur Disco um 7:45. Scheißegal, was der Wettermann sagt, von der Tanke wird noch ein Sechser mitgebracht und am Kühlergrill ganz lässig ne Camel gepackt. Morgens mit 1,8 Promille beginnt der Thrill. Jeder fährt so schnell er kann oder wie er will, denn wer bremst, verliert bis in den Tod. Keinen interessiert das Geschwindigkeitsgebot, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Erst gestern kam wieder einer auf die schiefe Bahn, ist in der Kurve geradeaus gefahren. Jede Hilfe kam zu spät, als man die Insassen fand. Zur Mahnung steht jetzt ein Kreuz am Straßenrand. 18 der Fahrer und 17 die Beifahrerin und gerade 16 ein Mädchen hinten drin. Marco war der Name von dem Jungen. Die Führerscheinprüfung erst vor 3 Wochen gelungen und vom Papa den schicken Dreier kompakt, nicht nackt, mit Extras richtig vollgepackt. Nur leider nicht mit eingebautem Lebensretter. Marco fuhr viel zu schnell bei viel zu schlechtem Wetter, ist mit 180 über den Asphalt gefegt und hat sich dabei leider selber tiefer gelegt. Die Mutter fragt sich, warum kommt der Junge nicht heim? Wird wohl nach der Disco gleich mit zur Freundin sein. Doch zu der Zeit war er nicht mehr am Leben. Er hat auf der Landstraße zu viel Gas gegeben. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn sie wissen nicht, was sie tun, wollen gar nicht wissen. Wenn sie wissen nicht, was sie tun. Kurz auf die Bremse geht, bevor er wieder richtig auftritt. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wollen gar nicht wissen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wollen gar nicht wissen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Too young.